नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पीसो भगवा अरहान् सम्मा संबुद्धो विद्या चरणसम्पन्नो सुखतो लोकविदुः अनुतरो धम्मसारथिः सत्ता देवमनुष्यानां बुधो भगवा तिस्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको ऐहिपासिको औपनायिको पश्चत्तं वेदिताम्बो विनुहि तिसुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उचुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चत्तारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपुगला एसे भगवतो सावकसंगो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा तेवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहि सतीयति। So, gestern, wenn ich mich erinnere, wir haben erklärt die neun Stufen von Shamatha nach der Yogacara-Lehre. Und diese Prinzipien sind allgemeine Prinzipien, die angewendet sind sozusagen in allen Schulen von chinesischen oder tibetanischen Buddhismus. Das sind die Grundlagen für Shamatha. Jetzt, was Vipassana anbetrifft, ich hatte gesehen im Buch, dass ich hier ein bisschen einführen wollte. Die Erklärung von Vipassana kommt später. Und wir haben jetzt nur zwei Abende vor uns und die meisten von uns, wer hat hier schon Vipassana gemacht, systematisch? Ja? Nur du. Mit Goenka und in Burma. Und hast du gelernt, die alle verschiedenen Stufen von Vipassana, wie man... Das ist jetzt schon 10 Jahre her, aber ich kann jetzt nicht... Dann ich kann ein paar Prinzipien von Yogacara erklären, aber die Vipassana in Yogacara ist ziemlich kompliziert und sehr komplex. Und wenn man nicht mal diese Prinzipien von Vipassana, wie es ist, in der Theravada grundsätzlich gelernt hat, dann ist es ziemlich schwer zu verstehen. Dann ich erkläre jetzt, was ist Besonderheit von Yogacara? Haben wir schon erklärt. Dass alles, was passiert, passiert im Geiste. Und der Geist ist, was hat der Buddha unter dem Baum der Erleuchtung, was hat er erlebt? Was ist Inhalt von seiner Erleuchtung? Pratitya Samutpada. Was heißt Pratitya Samutpada? Bedingte Entstehung von allen Phänomenen der Erkenntnis und von der Welt. Diese bedingte Entstehung im klassischen Sinne wird durch was erklärt? Hauptsächlich durch Karma. Ja? Das ist die Grunderklärung. Jetzt wovon, wo Karma entsteht? In der Vergangenheit. Wo Vergangenheit entsteht? Im Geist. Im Geist. Also Karma entsteht im Geist. Indem Karma entsteht im Geist, dann bedingte Entstehung nach der Yogacara-Lehre natürlich entsteht auch im Geist. Bedingte Entstehung ist im Geist. Karma entsteht im Geist. Upadana, was ist Upadana? Anhaften. Upadana entsteht im Geist. Tanha, Begierde entstehen im Geist. Nichtwissen entsteht wo? Auch im Geist. Also alle die Ursachen, die bedingte Entstehung erklären, entstehen im Geiste. Dann warum nicht die behaupten, dass die ganze Welt entsteht im Geist? Und wie entsteht im Geist? Auf Grundlage von was? Das haben wir gelernt schon. Von Alaya Vijnana. Also jetzt, die Yogacara-Schule erklärt bedingte Entstehung auf Grundlage von Alaya Vijnana. Und was heißt Alaya Vijnana? Wer weiß, was heißt Alaya? Alaya, ja, Alaya. Was bedeutet Alaya? Was bedeutet Himalaya? Alaya heißt Speicher, nicht? Alaya heißt Bleibe. Hima heißt Schnee. Himalaya heißt Bleibe der Schnee. Jetzt Bleibe des Geistes ist eben Alaya Vijnana. Da bleibt der Geist. Ja, da haben sich gespeichert alle unsere Karmas, alle unsere frühere ich habe schon erklärt, was ist die Sonderheit von Yogacara. Normalerweise im Buddhismus gibt es nur 6 Sorten von Vijnana, 6 Sorten von Bewusstsein. Welche? Augebewusstsein. Sechs. Jetzt in Yogacara gibt es wie viele? 8. Manchmal auch 7, so wie in Mahayana Samgraha, aber 8 meistens. Welche? 6 Pravritti Vijnana, Pravritti heißt Aktivität. Dann Manas und Alaya. Alaya, von Alaya entsteht was? Entstehen unsere Sinnen, entstehen die Objekte der Sinnen. Das ist die Welt eigentlich, Objekte der Sinnen. Die Welt, nicht wahr? Und entstehen was? Entstehen die Vasanas, diese Energien oder Tendenzen, die verantwortlich sind dafür, dass wir sehen die Welt, wie sie es sehen. Ist davon auch bleiben? Bijas ist ähnliche Konzept wie Anushaya. Was heißt Anushaya? Herzen. Anushaya heißt, diese Tendenzen des Geistes, die nicht sich manifestieren, aber die sind da im Geiste. Und wir erfahren die Welt nach diesen Tendenzen. Etwas dir gefällt, was mir nicht gefällt. Jetzt aber unsere Zuneigungen und Abneigungen sind nicht da. Aber wo bleiben sie? In den Tendenzen im Geistes, des Geistes. Das sind die Anushayas. Das sind die Bijas, die Samen von unseren Erfahrungen. Jetzt, ich habe erklärt die Sonderheit, wenn Sie überhaupt etwas von Vipassana, von Yogacara verstehen möchten. Was ist dann Sonderheit von Yogacara? Drei Ebenen der Realität. Wenn wir schon von Vasanas oder Anushayas reden, von den Tendenzen des Geistes, die entscheiden, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selbst sehen. Dann welche drei Niveaus von Realität haben wir in Yogacara? Normalerweise nur zwei. Welche? Die konventionelle Realität und die höchste Realität, ja? Wie heißt die konventionelle Realität? Samvrti. Warum heißt Samvrti? Weil es verhielt die höchste Realität. Deswegen heißt es Samvrti. Das, was verhielt, unsere Konventionen verhielen die wahre Realität. Durch Konventionen sind wir verblendet. Und wir denken, dass diese Konventionen ist die wahre Realität. Aber die sind nicht die wahre Realität. Wenn sie die wahre Realität wären, was würde passieren? Kein Nirvana, kein Weg zu Nirvana. Deswegen, sie verhüllen die höchste Realität. Also, wenn Sie Vipassana verstehen möchten, was ist der erste Schritt in Vipassana? Egal, ob es Yogacara ist oder Theravada, was immer. Was ist der erste Schritt, wenn Sie Vipassana üben möchten? Shamatha. Na, Shamatha, das ist sowieso. Aber der erste Schritt ist, zu verstehen, was die wahren Objekte von unserer Erfahrung sind. Diese wahren Objekte von Erfahrung heißen auch Dharmas. Die heißen auch Vastu. Vastu heißt Grundlage für unsere Erkenntnis. Jetzt, was wir normalerweise sehen und worauf wir unsere Gedanken gerichtet sind, unsere Verhalten richtet sich danach, ist was? Sind Konzepte. Diese Konzepte sind von was erschaffen? Von Karma. Von den Tendenzen. In Sinne von Yogacara, wenn Sie später von Yogacara etwas verstehen möchten, dann die sind bedingt durch sogenannte Realität, die heißt Parikalpita. Pienti. dass die dritte, die es nicht gibt, die hat keine eigene Eigenschaften. Das ist die Realität, die keine eigene Eigenschaften hat. Das ist die Realität durch obwohl sie keine eigene Eigenschaften hat, nach der Lehre der Yogacara, sie schafft unsere Erfahrung in der Welt. Unsere Erfahrung in der Welt ist Erfahrung der Realität, konditionierte Realität. Aber diese konditionierte Realität für die Menschen, die nicht erleuchtet sind, sind basiert auf ihren Konzepten und auf ihre Anushayas, auf ihre Tendenzen des Geistes zu Zuneigungen, Abneigungen. Nach der Yogacara-Lehre, unsere Welt basiert auf Verdrehung, ist basiert auf 8 verschiedenen Vikalpas, 8 verschiedenen Unterscheidungen, die eigentlich keine wahre Grundlage in der Realität haben. Aber ich will jetzt nicht so viel in die Einzelheiten gehen. Wichtigste von diesen Realitäten ist Realität von Selbst, Realität von dem Selbst gehört und Realität von dem, was ist angenehm, was ist unangenehm und was ist nicht angenehm und nicht angenehm. Das ist der Arahat, ist einer, der diese Realität durchgeblickt hat. Deswegen er kann sich von Befleckungen des Geistes, von Betriebungen des Geistes befreien. Aber er befreit sich nicht von den Vasanas, Tendenzen des Geistes. Die sind sehr, sehr tief. Sogar Arahat kann sich nicht befreien. Nur der Buddha sich befreit. Warum? Weil nach der Yogacara-Lehre er hat sich befreit von dem Begriff von Swabhava, von eigene Eigenschaft von Objekten. Und von Differenzierungen auf Grundlage von eigener Eigenschaft von Objekten und von das heißt von allgemeine Angreifen an die oder Zugreifen von den Namen als Realität. Sogar der Arahat kann sich nicht, die kommen spontan. Aber jetzt Yogacara erklärt nicht nur den Weg zu Arahat, es erklärt auch den Weg zu Bodhisattva. Und für Arahat diese Begriff von Selbst, von Swabhava, eigene Eigenschaft in den Dingen, ist nicht Objekt der befleckten Bewusstsein. Für Bodhisattva ist es. Das ist der Unterschied. Deswegen, wenn du Zen verstehen möchtest, musst du das sehr, sehr klar verstehen. Für einen, der Bodhisattva weggibt, diese Vorstellung von Swabhava, von eigenes Sein in den Dingen, ist auch befleckte Bewusstsein. Jetzt, diese unsere relative Realität, die normalerweise erklärt wird durch Karma und was zu Karma gehört, Begierde, Anhaftung und die Samskaras, die Formationen der Wille, wird erklärt auch als was? Das sind die Tendenzen des Geistes, die formen die Unterscheidungen auch. Die Unterscheidungen von was? Die Unterscheidungen von eigener Existenz in den Dingen auch. Nicht nur in Personen, sondern auch in den Dingen. Da dieses Gebiet von Vipassana dann erweitert sich in Yogacara. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber wir können es nicht verstehen, wenn wir nicht klar sind über Grundvipassana. Grundvipassana, erste Stufe in Vipassana, deswegen spreche ich jetzt darüber, ist was? Jnata Parinya. Jnata Parinya heißt Erkenntnis von den Objekten der Weisheit. Von den wahren Objekten der Erkenntnis. Das ist der erste Schritt in Vipassana. Solange wir das nicht verstehen, kommen wir nicht in Vipassana hinein. Das in Theravada-Tradition wird es erklärt, diese Jnata Parinya, Erkenntnis von dem wahren Objekt, also Erkenntnis von den wahren Objekten der Erkenntnis, sind zwei Vipassana-Erkenntnisse. Erst ist Nama Rupa Paricheda, hast du das gelernt bei Goenka? Nein? Was heißt Nama Rupa Paricheda? Unterscheidung zwischen Nama und Rupa. Wenn man nicht unterscheidet zwischen Nama und Rupa, kommt man nicht in Vipassana hinein. Wenn du über Atmen meditierst, was ist deine Rupa? Atmen, atmen. Atmen ist deine Rupa. Und der Körper, der Grundlage für Atmen ist. Und was ist deine Nama? Das ist das, was Nama bedeutet, wortlich sich wenden zu. Das ist das, was sich zu dem Körper und zu Atmen wendet. Was wendet sich zu Körper und Atmen? Gefühle, Wahrnehmungen, Wille und Willeformationen und Bewusstsein. Das ist Nama. Jetzt, wovon besteht Atmen, wenn man ihn analysiert? Von vier Elementen. Luft, Wasser. Und was deriviert ist von den fünf Elementen? Von was Körper entsteht? Auch von vier Elementen und von was deriviert ist von vier Elementen? Auge ist deriviert von vier Elementen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Farbe, Geruch, sogar Geräusche draußen. Alles das ist deriviert von den vier Elementen. Das ist Rupa. Da muss man analysieren. Wenn man analysiert Rupa, was ist Besonderheit von Rupa? Wenn man es analysiert, es zerplatzt in Atomen. Hast du es erfahren bei Goenka, diese Das ist ein sehr wichtiger Schritt in Vipassana. Sonst die Besonderheit von Theravada-Schule, das findest du nicht im nördlichen Buddhismus, ist, dass diese Atomen oder Kalapas kann man dann weiter analysieren, die Bestandteile. Und das ist alles Rupa. Und was ist Nama? Sind die Atome, haben die dann alle die einzelnen Eigenschaften noch oder sind auch unterschiedliche die Atomen? Die unterschiedliche Atomen. Aber das ist wieder anderes in der Tradition, in nördlicher Tradition anderes. Wir lernen von über Atomen und Rupa-Analyse. Theravada hat nur Theravada hat Methode. In Mahayana ist diese Methode nur scholastisch. Überhaupt gibt es nicht mehr. Ist nicht übertragen. Nur in Theravada ist übertragen. Deswegen muss man und in Theravada auch nur in dieser Abhidharma-Schule, Meditation über vier Elemente. Aber das lassen wir jetzt. Wenn du es lernen möchtest, diese buddhistische Physik, dann musst du nach Paok. Das ist, wo man sowas lernt. Aber auf jeden Fall, das ist gemeinsam. Erst muss man Rupa definieren und dann Nama definieren. Nama, entweder die vier andere Aggregate oder Geist oder Bewusstsein und Bewusstseinfaktoren. Das ist Nama. Jetzt in Yogacara andere Analyse, in Theravada andere Analyse, in verschiedenen Systemen andere Analysen. Warum? Weil man auf andere Weise meditiert. Wie man meditiert, so man sieht. Deswegen Mahayana ist so wichtig. Alle diese Dharmas, wir haben gelernt am Anfang von Yogacara, was von Sandinir Mochana Sutra, was fragt Maitreya? Wie soll ein Bodhisattva Shamatha und Vipassana im Sinne von Mahayana üben möchte, wie soll er Shamatha und Vipassana praktizieren? Und was antwortet Buddha? Er versteht was? Er versteht, dass alle Dharmas nicht wahr illusorisch sind und er verlässt nicht seine geliebte höchste Erleuchtung zu erreichen. Ist das richtig? Oder habe ich falsch gesagt? Das heißt, deswegen ist Mahayana so wichtig, alle diese Unterscheidungen sind nur relative Realität. Man sieht die relative Realität, auch diese Dharmas, man sieht, sind nur Mittel, um die höchste Realität zu realisieren. Es können nicht die höchste Realitäten sein. In der Theravada-Lehre gibt es vier höchste Realitäten. Welche vier? Rupa, Chitta, Cetasika und Nirvana. Nibbana. Das sind die vier sogenannte Paramatas. Paramata heißt höchste Realitäten. Jetzt Theravada unterscheidet nicht klar zwischen höchster Realität Nirvana und höchster Realität Rupa Chitta Chetasika. Es wird nicht sehr klar erklärt. Nur in Abhidhamma Avatara wird erwähnt, dass diese Nibbana ist höchste Realität außer der Welt und die andere sind höchste Realität in der Welt. Also gibt es zwei höchste Realitäten in der Welt und außer der Welt. Und der Arahat ist einer, der sieht in der Welt dann nur diese drei Realitäten und Nirvana. So, Abhidharma nach der Lehre von Abhidharma ist Sehen von Dharma, von Hinsichtpunkt von einem Erleuchteten, von einem Arahat. Ein normaler Mensch sieht in der Welt die Wesen, die wahren Dinge, die den Wesen gehören, aber Arahat sieht nur diese vier Paramatas, Rupa, Chitta, Chetasika und Nibbana. Wenn er Michael sehen möchte, er muss besonders Aufmerksamkeit lenken, dann weiß er, aha, das ist Michael. Wenn er Michael sieht, er sieht Rupa, Chitta, Chetasika und Nibbana. Deswegen ein Arahat, so wie auf dem Gipfel von dem Berg, er sieht nach unten. Und Abhidharma, Funktion von Abhidharma ist zu erklären, nicht wie die Menschen, die noch Opfer sind von Betriebungen des Geistes, die Welt sehen, sondern wie die Erleuchtete die Welt sehen. Das ist Funktion von Abhidharma. Egal, ob es Abhidharma von Theravada ist, oder Sarvastivada ist, oder Mahayana Abhidharma, dasselbe Prinzip. Die Sutras auch nehmen die Vieren dazu, zu sehen, diesen Mittel zu sehen, von Standpunkt von höchster Realität. Abhidharma aber will die Welt erklären von Standpunkt von höchster Realität. Und diese höchste Realität, dann gibt es diese vier Dinge nach Theravada. Wie unterscheidet sich von nördlichen Buddhismus? Nicht vier, sondern fünf. Welche fünf? Diese vier, und dazu kommt noch Citta Viprayukta Samskara. Citta Viprayukta Samskara sind die Formationen, die nicht Bewusstsein gehören, aber die notwendig sind, um Dharma zu erklären. Ohne die Dharma kann nicht verstanden werden, so wie Vergänglichkeit und so weiter. Vergänglichkeit ist nicht Rupa, ist auch nicht Nama, aber ohne Vergänglichkeit kann man nicht Realität erklären. So. Zum Beispiel, wir rezitieren jeden Tag Herzsutra, da ist nicht zu erreichen. Erreichen ist auch Viprayukta Samskara. Dieser Prozess von spirituellen Weg, nördlicher Buddhismus, Abhidharma Kosha, erklärt auf Grundlage von dieser Dharma Prapti. Wenn man etwas realisiert hat, dann es bleibt im Bewusstsein, durch welche Dharma, durch diese Dharma erreichen. Okay. Jetzt, warum müssen wir die wahre Objekte der Erkenntnis erkennen, damit wir Vipassana üben können? Michael, weil die Objekte von unseren Befleckungen, von unseren Begierden, von unseren Ärgern sind Konzepte, nicht wahre Realität. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Objekte der Realität erkennen. Gegenüber diesen Objekten normalerweise entstehen nicht die die Kleshas, die Betriebungen des Geistes. Die entstehen gegenüber unseren Konzepten, die von Yogacara Perspektiv sind Objekte von unseren Unterscheidungen auf Grundlage von unseren Tendenzen, Samen von früheren Erfahrungen, die sich im Geist gesammelt haben. Ist das klar? Jetzt, wenn ich jetzt, was ist das? Ist das wahre Objekt oder ist das Konzept? Was denkst du? Das ist Konzept. Warum? Wenn man das bricht, ist es nicht mehr eine, wie heißt das, eine Tasse. Hä? Man kann das brechen und ist es weg. Jetzt, genauso mit den Menschen, wir sind sehr zerbrechlich, gleich sind wir weg. Mal sind wir da, dann gleich sind wir wieder weg. Ist das nicht so? Wir sind auch Konzepte. Aber die wahre Objekte der Erkenntnis, die kann man nicht brechen. Die bleiben da. Entweder brechen wir mit der Hand oder brechen mit Logik. Aber die wahren Objekte unserer Erkenntnis kann man nicht brechen. Und in dieser Wahrheit wir leben. Diese Konzepte, wenn wir Kensang, dieser Hund, dein Hund, Kunsang, wenn wir Kunsang fragen, was ist das? Er hat, weiß er nicht, aber wenn er so macht, er spürt was, Härte, ja? Ist das nicht so? Er spürt Härte, dann Kehle auch. Seine Nase ist ziemlich warm, dann er spürt, das ist ziemlich kiel. Ist das nicht so? Diese Eindrücke sind objektiv. Diese Tasse ist nicht objektiv. Das ist Tasse für uns, aber für Kensang, er hat keine Vorstellung. Jetzt, wenn wir ein Schein von 500 Euro nehmen, was macht Kinder? Hat er Begierde dafür? Oder ärgert sich, wenn du das wegnimmst? Was meinst du? Wird sich Kinder ärgern, wenn du ihm 500 Euro gibst und dann nimmst du das wieder weg? Wird er sich ärgern? Aber wenn du ihm einen Knochen gibst, mit dem er spielt, dann wirst du das wegnehmen, er wird sich ärgern oder nicht. Er wird sich ärgern. Sein Konzept, seine Welt ist ganz anderes. Welcher ist real, dein oder sein? Deswegen, wenn man Vipassana übt, muss man wissen, was objektive Objekte der Erkenntnis sind. Dann kann man in Vipassana eingehen. Diese verschiedene unmittelbare Wahrnehmungen, die bleiben. Die Objekte, die sich immer ändern. Deswegen muss man diese erst muss man diese wahre Objekte der Erkenntnis verstehen, lernen. Deswegen sagt genauso Yogacara wie Theravada, um Vipassana zu lernen, braucht man einen Lehrer. Shamatha kann man auch selbst lernen, das geht. Vipassana braucht man Lehrer. Wenn der Lehrer nicht sagt, was du sehen sollst, du willst es nicht sehen. Und wie er dir sagt, dass du sehen musst, du willst danach sehen. Wenn er dir andere sagt, willst du andere sehen. Deswegen gibt es verschiedene Systeme von Abhidharma, je nachdem, wie der Lehrer erklärt zu sehen. Aber beide, alle diese Systeme führen zu Erkenntnis, dass die Realität, die wir normalerweise sehen, ist nicht objektive Realität. Das ist unsere Vorstellung von Realität. Und wir leben in diesen Vorstellungen. Und diese Vorstellungen dann heißen Parikalpita. Die sind alle herum von unseren Konzepten geschaffen. Deswegen wir müssen wahre Realität verstehen. Das nicht nur auf unseren Konzepten basiert ist. Was wir kennen, was der normale Mensch kennt, ist nur die Realität, die auf seinen Konzepten basiert ist. Mehr weiß er nicht. Deswegen er denkt, der ist gut, der ist schlecht, der ist schwarz ist gut, oder weiß ist gut, oder gelb ist gut, oder rot ist gut, was immer. Er hat keine Ahnung, was Realität ist. Und deswegen muss man, erster Schritt in Vipassana ist, die Realität nach objektiven Grundlagen zu analysieren. Das ist erste Erkenntnis in Vipassana. Und diese objektive Realitäten, die haben eigene Eigenschaften, die bleiben, und die haben gemeinsame Eigenschaften, die auch bleiben. Deswegen sind sie objektiv. Das, was nicht objektiv ist, hat nicht eigene Eigenschaften, die bleiben, und gemeinsame Eigenschaften. Wenn ich diese diese Tasse morgen sehe, wird es aussehen wie dieselbe Tasse. Ist das nicht so? Aber der Eindruck von Härte und Kühle und Kälte und so, das kann sich ändern. Ich glaube, eine Schwierigkeit für mich ist manchmal, dass dadurch, dass alles als mentale Konstrukte gesehen werden, der Begriff Objekt und Konzept manchmal verwirrend ist. Dadurch, dass jetzt Härte zum Beispiel auf einmal ein Objekt ist, obwohl es in der westlichen Sprache wäre das halt eher eine Eigenschaft. Was ist der Unterschied zwischen wissenschaftliche, jetzt Wissenschaft hat sich geändert, aber in der Tat, Wissenschaft unterscheidet sehr klar zwischen Data, der Sinnen. Ist der Härte Data der Sinnen oder ist es eine Wahrnehmung? Beide. Man kann nicht unterscheiden. Im Buddhismus ist nicht klar Unterschied zwischen Härte und Wahrnehmung der Härte. Kann man nicht unterscheiden, ist ein Prozess. Sehr wichtig zu verstehen. In der Wissenschaft denkt, dass Härte ist etwas, also so war es mindestens praktisch zu unserer Zeit und die meisten Wissenschaftler denken immer so, dass diese Härte von der Tasse existiert, unabhängig von dem, der diese Härte wahrnimmt. Aber im Buddhismus ist es nicht so. Härte kann nicht existieren, unabhängig von dem Geist, das die Härte wahrnimmt. Nicht möglich. Das ist der große Unterschied. Warum bedingte Entstehung? In bedingten Entstehung, es gibt kein Objekt der Erkenntnis, der nicht in Bezug zu den anderen entsteht. Alles entsteht in Bezug zu anderen. Nichts existiert in sich selbst. Muss das aber unbedingt... Diese Härte ist auch relativ. Ich spüre diese Tisch, das ist hart für mich, aber für einen Wurm, der ist nicht so weich, er kann da drüben. Mein Eindruck ist hart, weil meine Hand ist weicher als der Tisch. Aber wenn jetzt der Tisch oder die Tasse mit einfach einem anderen Objekt interagiert, sagen wir, die Tasche fällt auf den Boden, der Boden war härter als die Tasse, sag ich mal, dann ist dann in dieser Philosophie auch Geist involviert, dass der Boden mit der Tasse sozusagen... Geist ist Grundlage von allem. Ohne Geist nichts kann existieren. Diese Welt ist auch kann nicht existieren ohne Geist. Das heißt, Geist ist nicht an Leben gebunden in dieser Hinsicht, sondern auch wenn es gar kein Leben gäbe, wäre das alles dasselbe, dass es Geist auch in der Interaktion zwischen toten Objekten gibt. In allem, was wir erfahren, ist der Geist ist der Vorgänger. Ohne Geist nichts kann erscheinen. Geist ist der Vorgänger. Dann erste Vers von Dhammapada, was heißt, der Geist ist der Vorgänger. Alle Objekte sind enthalten im Geiste. Im Buddhismus, diese Welt heißt Bhajana Loka. Bhajana heißt Gefäß. Diese Welt macht Sinn, indem es Gefäß ist für die Wesen. Wenn es nicht Gefäß wäre für die Wesen, es würde keine Bedeutung haben. Bedeutung kommt von dem Geist. Ohne Geist keine Bedeutung. Unsere Physiker. Also eine tote Welt ist sozusagen ohne Wesen. Wesen meint auch lebendige, sozusagen lebendige. Geist, okay. Die Geist haben. Aber warum hat jetzt denn der Boden keinen Geist? Sagen wir mal, wenn wir das alles, wenn wir... Wie bevor, weißt du, dass der Boden keinen Geist hat? Wie weißt du das? Durch Geist. alle Unterscheidungen kommen vom Geist? Bevor es Wesen gab im Universum, gab es doch auch dann Geist, aber schon. Gab oder gab nicht, niemand weiß. Aber wenn der Geist da ist, etwas kann, kommt da sein. Wenn der Geist nicht da ist, kein Dasein kann entstehen. Diese Welt wird sich auch leeren. Die Welt ist in Phasen. Er leert sich, dann wieder entsteht, kommt zur Reife und wieder kehrt zu nichts. Diese Welt funktioniert, hat seine Gesetze. Der Geist hat auch seine Gesetze. Der existiert auf Grundlage von Gesetzen. Dharma enthält alles. Auch Geist, auch Karma, auch Welt. Und Dharma ist immer Geist und Objekt des Geistes zusammen. Das kann man nicht trennen. Ist das so? Also in meiner Vorstellung ist damit kein Problem, wenn man den Geist auch auf tote Objekte überträgt und dazu kein Wesen braucht. Abgesehen davon natürlich, dass meine eigene Welt stark durch den Geist meiner Wahrnehmung. Macht nichts. Jetzt werden wir nicht philosophieren. Wir erklären ein bisschen Grundlagen von Vipassana. Wir kennen nicht Details, aber diese Grundlagen, wenn man nicht versteht, kann man nicht eigentlich in Vipassana hinein. Also erster Schritt in Vipassana, die Objekte, die wahren Erkenntnis ist Grundlage für Vipassana. Und man kann nicht Vipassana üben, wenn man nicht sich familiär macht mit den Objekten der wahren Erkenntnis. So wie zum Beispiel die sechs Sinnen und sechs Objekten der Sinne, 18 Elemente von Erkenntnis, das sind objektive Realitäten. Es existiert für Kunsang, es existiert für Michael, es existiert für Dhammadipa, es existiert für Tungtse Phase, für alle diese existieren. Deswegen, die sind die Grundlagen der Realität, die muss man erkennen. Jetzt, die waren da in Vergangenheit, die sind da jetzt und die werden da sein, solange diese Sachen da sind. Sie werden da sein auch in Zukunft. Man kann nicht darauf zweifeln, nicht wahr? Deswegen sind sie objektive Realitäten. Diese Michael oder Dhammadipa oder dieses Haus oder diese Tasse, die war nicht in Vergangenheit, die ist jetzt, aber in Zukunft wird sie auch nicht da sein. Deswegen, sie sind nicht objektive Realitäten oder Ideale. Man kann Dharma als wahre, ideale Zustände. Die Maßnahmen sind für andere. Dharma bedeutet von auch Wurzel Ma, messen. Dharma ist das, was hält alles und messt alles. Maßnahme für alles. Diese Tasse ist nicht Maßnahme für alles, aber diese Sinnen und Objekte der Sinne, das ist Maßnahme. Ja, wenn man sie erkennt hat, dann kann man erkennen die Vergänglichkeit, die gemeinsame Eigenschaften der Objekte. Alle Objekte, die entstehen, haben gemeinsame Eigenschaft von Vergänglichkeit. Was vergänglich ist, dauert nicht, kann nicht zu den Weisen Zufriedenheit geben, indem es bestimmt vergeht. Und das, was vergänglich ist und keine Zufriedenheit dem Weisen geben kann, kann nicht mit Ich identifiziert sein und keinem Ich gehört. Aber indem wir glauben, dass es einem Ich gehört, wir sind von diesen Sachen gefressen. Das habe ich dir erklärt. Wir sind von Rupa gefressen, wir sind von Farbe gefressen, wir sind von Gefühlen gefressen, von Wahrnehmungen gefressen. Wann wir sie gefressen? Wenn wir an sie anhaften, wenn wir an die anhaften, schaffen wir neue Karma. Wenn wir neue Karma schaffen, schaffen wir neue Anhaftung. Und für Yogacara, das sind alles nichts anderes als die Bijas, die Samen in unserem Bewusstsein, die sich manifestieren und werden wieder manifestiert. Durch Alaya, sie manifestieren sich und durch Alaya werden sie wieder manifestiert. Deswegen die bedingte Entstehung nach der Lehre von Yogacara ist eigentlich bedingte Entstehung durch Alaya, durch Geist und Geistesfaktoren. So, wenn wir die wahren Objekte der Erkenntnis erkannt haben, Nama Rupa Paricheda, erste Rupa muss man unterscheiden normalerweise. Warum unterscheidet man Rupa erst? Weil mit Rupa die Wesen haben keine Schwierigkeit zu akzeptieren, dass diese Rupa, dieser Körper wird alt, stirbt, nicht wahr? Deswegen ist vergänglich. Wir wissen alle, dass wir vor 10 Jahren waren was anderes. Wir können vermuten, dass nach 10 Jahren werden wir wieder anderes. Wenn es so ist, dann auch wenn man nicht Konzentration hat und imstande ist zu sehen, diese Vergänglichkeit in jedem Augenblick, man kann akzeptieren, dass dieser Körper sich muss, wenn er sich ändert in Jahren, in Monaten, muss er sich ändern auch in jedem Augenblick. Ist das so? Das ist logisch. Wenn man Konzentration hat, kann man das unmittelbar erfahren, dass es wirklich so ist. Jetzt, das, was entsteht und vergeht, entsteht durch Bedingungen und Ursachen. Das ist zweite Wissen, dass man damit man Vipassana übt, muss man das sehr klar verstehen. Alles, was entsteht und was wir erfahren, entsteht durch Bedingungen und Ursachen. Durch das, dass etwas da ist, dies entsteht, dass etwas vergeht, dies vergeht. So ist die bedingte Entstehung. Nichts kann entstehen und vergehen ohne Ursachen und Bedingungen. Und was sind die Ursachen und Bedingungen? Wenn wir von Yogacara sprechen, wir haben schon gesagt, diese Parikalpita, diese Realität, das durch unsere Vorstellungen zustande kommt, die schafft diese bedingte Realität, die wir erfahren. Jetzt bedingte Realität hat zwei Aspekte. Wahre Aspekt oder reine Aspekt und gedrehte Aspekt durch unsere Konzepte, durch unsere Vorstellungen von Ich gehört mir, angenehm, unangenehm. Und diese Vorstellungen, auf Grundlage von diesen Vorstellungen, was passiert? Diese, wenn du von Yogacara Vipassana etwas erfahren möchtest, durch diese dann Bewusstsein, die in seiner Natur objektiv ist, rein ist, die wird verdreht oder die manifestiert sich als Parinama, wie Bienhua, Veränderung. Die manifestiert sich auch Veränderung von Subjekt und Objekt. Durch was? Durch diese Anhaften an Ich und was dem Ich in Personen und den Dingen und dieses Bewusstsein verliert sozusagen ursprüngliche Natur. Das ist Vipassana von Yogacara. Aber lassen wir Yogacara, das wird zu kompliziert. Lieber von Theravada in sich, dass es ein bisschen leichter ist zu verstehen, obwohl wahrscheinlich hat nicht solche Tiefe. Zweite Erkenntnis ist Erkenntnis von Paccaya Parigaha. Paccaya heißt Bedingung. Parigaha ist, Sie erkennen es als Verständnis. Verständnis von den Bedingungen. In anderen Worten, in dieser Realität, dass wir leben, in dieser Realität, dass durchgedreht ist durch unsere subjektive Vorstellungen auf Grundlage von unseren Konzepten, die auf Karma basiert ist, sind. Diese Realität ist immer gewesen war und immer wird bedingte Realität. Und bedingt durch was? Wir haben schon erklärt. Und unwahre Aspekte. Karma, Anhaften. In der Vergangenheit war Karma und Anhaften und Nichtwissen. Und jetzt manifestiert sich als das, was wir erleben, als subjektive Welt. Und indem wir anhaften an diese Welt, wird er sich wieder in Zukunft manifestieren. So ist dieser Rat von Samsara. In anderen Worten, das hast du bestimmt gelernt, von Nichtwissen in Vergangenheit wegen Nichtwissen und Formationen der Wille ist entstanden dann diese jetzige subjektive, unsere Grundlage von Bewusstsein, in dem sich gespeichert haben alle unsere Erfahrungen. Dann die hat dann Nama Rupa geschaffen, die Sinnen, durch die Sinnen, dann Berührung zu den Objekten, durch Berührung zu den Objekten, die Wahrnehmung, dann Anhaftung an Wahrnehmung, durch Anhaftung dann Begierde nach den Wahrnehmungen, dann Anhaftung an die Wahrnehmungen und dann wieder neue Karma und wieder neue Geburt. Das hast du gelernt, oder nicht? Dazu gibt es eine Meditationsmethode, eine Meditation der bedingten Entstehung. Wie wird das eigentlich gemacht? Das wird Ihnen auch in zum Beispiel mit Anapana, dann meditiert man diese Atmen, Einatmen und Ausatmen. Diese Einatmen und Ausatmen ist was? Ist eine Berührung von den Berührung, die Sinnen, Berührung, körperliche Berührung, mentale Berührung. Diese Berührung ist auf den Sinnen, diese Sinnen dann sind basiert wo? Sind basiert in Bewusstsein. Worauf ist Bewusstsein gekommen? Durch diese drei Sorten von Sankharas, entweder Punya oder Apunya, wie sagt man Punya Sankhara, die meritorious und non-meritorious. Wie sagt man auf Deutsch? Tumadunya. Yo Sanjung Shin. Shin. Heilsam und unheilsam. Heilsam, unheilsam und nicht bewegend. In vierte Jhana und oben ist ohne Bewegung. Durch diese Samskaras ist dann Bewusstsein erzeugt, in denen wir uns befinden, in Theravada Bhavanga. Was ist Objekt von Bhavanga? Was ist Objekt von Grundlage von Bewusstsein nach Theravada? Der letzte Gedenkenprozess in früheren Leben. Deswegen ist es so wichtig, diesen Prozess von Sterben mit Weisheit erleben. Das wird entscheiden, letzte unsere Denkprozess wird entscheiden, Objekt von unserer Bhavanga. Was heißt Bhavanga? Bhava heißt Existenz, Anga heißt Ursache. Dieses Grundbewusstsein ist Ursache der Existenz. Das ist die Bewusstsein, mit der wir geboren sind, erste Bewusstsein, mit der wir geboren sind, letzte Bewusstsein, mit der wir sterben. Und inzwischen, in jedem Moment, wo kein Objekt da ist, wo ist Bewusstsein? In Bhavanga. Wenn du tief schläfst, wo ist Bewusstsein? In Bhavanga. Nach der Theorie von Theravada, auch eigentlich Sarvastivada und so weiter. Du kennst nicht diese Bewusstsein bewegt sich so schnell, man kann nicht messen. Geschwindigkeit von Bewusstsein. Kann man messen, Geschwindigkeit von Bewusstsein? Kann man nicht. In einem Augenblick geschehen tausende Prozesse von Bewusstsein. So schnell ist die Bewusstsein. Deswegen zwischen einem Prozess nach der Abhidharma von Theravada, wenn wir hören, wir können nicht sehen. Wenn wir sehen, wir können nicht hören. Erst muss der Geist, der sieht in Bhavanga, dann wieder entsteht Hören, dann nach Hören wieder in Bhavanga, dann können wir schmecken, können wir denken und so weiter. Das ist Erkenntnis von Theravada. Die basiert ist auf was? Meditation. Meditation, ja. Jetzt in Yogacara, wir können hören, sehen gleichzeitig. Kein Widerspruch. Das ist ein großer Unterschied. In Meditation, wenn du sitzt, kannst du Meditationsobjekt sehen und gleichzeitig spüren Schmerz. Ist das nicht so? Die Frage, wie Zeit definiert ist. Ne? In Theravada ist nicht möglich. Zeit ist, es gibt viele Sorten von Zeit. Es gibt Zeit von einem Kshana, es gibt Zeit von einem Denkprozess, es gibt Zeit von eine Dharma, gewisse Dharma, und es gibt Zeit, Lebensspanne Zeit. Und es gibt Zeit von Weltsystem und so weiter. Verschiedene Systeme von Zeit. Alle Zeiten sind basiert auf Bewegung. In der Theorie, diese kurzeste Moment von Zeit ist, wenn ein Atom geht zu dem anderen, nach Sarvastivada-Theorie. Ein Atom verschmelzt sich. Diese Spanne ist kürzeste Spanne. Das ist Sarvastivada-Theorie. Theravada ist ein bisschen anderes. In Theravada, warum wir können sehen, jetzige Objekt. Sehr interessant, diese Abhidharma. Das ist sehr wissenschaftlich. Aber Wissenschaft von Meditation. Warum wir können in Theravada sehen, jetzige Objekt? Weil Vergänglichkeit von Rupa ist 16 Mal langsamer als Vergänglichkeit von Geist. Also der Geist entsteht und vergeht 16 Mal, weil Rupa entsteht und vergeht nur einmal. Deswegen wir kennen Bewusstsein von jetziger Farbe oder so. Erst wird Bhavanga unterbrochen, dann der Geist wendet sich zu dem Organ, der mit Kontakt mit äußeren Welt war. Dann erst Bhavanga wird Schwingung, dann wird unterbrochen, dann der Geist geht zu dem Organ, der alle Organe sind verbunden mit dem Geist, geht zu dem Organ, der Impuls gekommen hat von draußen, dann wird es akzeptiert, dann wird es untersucht, dann wird es entschieden. Dann geht es sieben Mal durch das Objekt und dann kehrt es in zwei Kshanas wieder zu Grundbewusstsein. So ist ein Prozess der Erkenntnis, wenn das Objekt klar ist. Jetzt andere Objekte von Erkenntnis, ob Objekt ein bisschen klar ist oder sehr unklar ist, das alles heißt Abhujita. Ich habe im Rahmen von Shamatha gesprochen, von Abhoga. Abhujita ist die Zeit, wo dieses Objekt der Erkenntnis dauert. Also die Anstrengung des Geistes, sich that. Sehr interessante Sache, sehr große Wissenschaft. Aber basiert auf innere Wissenschaft, nicht äußere Wissenschaft. Wie spät haben wir jetzt? So, jetzt haben wir zwei Grunderkenntnisse. Wenn du in Vipassana kommen möchtest, unbedingt musst du unterscheiden diese Nama Rupa. Erst Rupa, warum? Ich habe gefragt, weil Rupa sieht man sehr klar, Prozess von Änderung. Was ist Nächste zu Rupa? Vedana. Was ist Nächste zu Vedana? Wahrnehmung, Samnya. Was ist Nächste zu Samnya? Wille. Was ist Nächste zu Wille? Bewusstsein. So dreht sich Rad von Leben. Äußere Seite ist unser Leben, äußere Seite ist unsere Rupa, unsere Körper. Das ändert sich ziemlich langsam. Deswegen kann man sehr. Am engsten gebunden mit Rupa ist Vedana. Das ändert sich sehr, sehr schnell, aber wir können noch ziemlich klar verstehen, wenn ich mich angenehm fühle, ich kann mich nicht gleichzeitig unangenehm fühlen. Ist das nicht so? Vedana ist Gefühl. Wir übersetzen als Gefühl, aber es ist eigentlich nicht, was mit Gefühl gemeint ist. Vedana, angenehm, unangenehm und neutral. Vedana heißt Empfang von dem Objekt, im buddhistischen Sinne. Lingna. Dann, auf was ist Vedana basiert? Mit was kommt Vedana zusammen? Wir empfangen das Objekt, indem wir Zeichen von dem Objekt wir beziehen uns an Zeichen von dem Objekt. Das ist Sanya. Wenn wir empfangen dem Objekt und beziehen wir an Zeichen von dem Objekt, was passiert in uns? Wir dann gehen zu dem Objekt. Das ist Chetana, Wille und die Faktoren der Wille, sowie Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist dann die Richtung, die Chetana, Wille braucht, damit sie zu dem Objekt geht. Und dann alle diese Sachen, die sind Grundlagen für Bewusstsein. Ohne die Bewusstsein verweilt in diesen Sachen. Deswegen die heißen auch die Verweilungen des Bewusstseins. Samsarische Bewusstsein immer verweilt in diesen. Wenn es nicht da verweilt, dann ist es nicht Samsara. Jetzt alle das, was wir erleben, hat seine Ursachen und Bedingungen. Und dann diese Ursachen und Bedingungen muss man sehr, sehr klar untersuchen. Und da kommt man zu was? Zu Samasana Jnana. Samasana Jnana ist zweite Erkenntnis, nachdem man die Objekte der Erkenntnis erkannt hat und hat sie verstanden, dass sie entstehen und vergehen durch Bedingungen und Ursachen. Nächste ist Samasana Jnana. Man nimmt das zusammen und untersucht es im Sinne von Prozessen von Entstehen und Vergehen. Samasana heißt zusammen berühren im Sinne von Vergehen, Entstehen und Vergehen. dann kommt man im Prozess zur Verfeinerung des Objekts, genauso in Vipassana. Wenn Objekt verfeint wird, dann der Meditierende sieht nicht mehr Entstehung, sieht nur Vergehen. Und wenn er nur Vergehen sieht, dann Prozess der Läuterung, genauso wie wir in Shamatha erklärt haben, geht in Tiefe und Wissensklarheit wird kristallisiert, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Genauso wie in Shamatha, auch in Vipassana, Prozess von Entwicklung ist Prozess von Feinerung von Objekt und Subjekt werden verfeinert. Dadurch kommt dann Erkenntnis. Warum sind unsere Objekte grob? Weil wir anhaften an die Zeichnungen von den Objekten, an Empfang von den Objekten und dadurch auf die Objekte selbst. Deswegen wir können sie nicht objektiv urteilen. Das ist welche Physik? Okay, dann lassen wir das heute. Lieber so freie Diskussion als von dem Buch. Man lernt ein bisschen mehr, oder? Dunkle Phase, was ist deine Meinung? Ja. Dann machen wir eine kleine Pause, dann Fragen und Antworten und dann rezitieren wir.